ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Krimi-Podcast. Aufmachen, Polizei. Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich. Bleiben Sie stehen. Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan. Beantworten Sie meine Frage. Das ist Anstiftung zum Mord. Stimmt das? Nein, das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner. Woher wissen Sie das? Ich hatte keine Ahnung. Wie ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela. Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist? Meine Frau? Ich? Ach doch, vorgehen! Weg mit dem Revolver! Was denn, willst du ja mucksen? Kein Mucks. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Dazu begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Wir holen in diesem Podcast Woche für Woche Kriminalhörspiel-Klassiker aus den Archiven. So richtig spannende Geschichten, richtige Hörspiele, Radiotheater aus vergangener Zeit. Wir grüßen alle unsere Hörer. Ja, normalerweise beschäftigen uns hier Krimi-Perlen aus der Epoche, die so klang, als die Magnetbänder rauschten und das Mikrofon noch keine Gnade mit kleinen Patzern und raschelnden Textseiten kannte. Doch diesmal ist alles anders. Wir haben einen Spionage-Thriller in Stereo für Sie. Unter dem Wort Hörspiel stellen sich die Hörer eines Hörspiels ein Hörspiel vor. Genau so klingt das gleich. Nicht, keine Sorge. Nein, das Stück, das wir für Sie haben, ist vor 32 Jahren produziert worden, klingt kristallklar und ist schlicht großartig. Woher stammt es? Hier ist der Westdeutsche Rundfunk mit seinem dritten Programm. Im Hörspielstudio senden wir heute in einer stereophonen Aufnahme eine Geschichte, die in den 1930er Jahren spielt. Nachruf auf einen Spion. Ein dreiteiliges Hörspiel nach Eric Ambler. Our story tonight is Journey into Fear by Eric Ambler. Der Schriftsteller Eric Ambler wurde Mitte der 30er Jahre populär. Seine Romane wurden schon in frühen Radio Mystery Hours als Live-Hörspiel präsentiert. Das hier war eine Ankündigung von 1946. Zu dieser Zeit wurden die Bücher seiner ersten Schaffensphase immer populärer. Titel wie Der dunkle Grenzbezirk, Die Angst reist mit oder eben Nachruf auf einen Spion spiegelten die Lage Europas unmittelbar vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Die Übersetzungen kamen erst ab den frühen 60ern nach Deutschland. Epitaph for a Spy 1963 zunächst als Die Stunde des Spions. 1979 bekam der Ambler-Roman vom Schweizer Diogenes Verlag dann den heute noch gültigen Titel Nachruf auf einen Spion. Finden Sie nicht, es wäre an der Zeit zu gestehen, was das Sie? Ich weiß wirklich nicht, was Sie meinen. Wirklich nicht? In diesem starbesetzten WDR-Hörspiel von 1992 geht es um den ungarischen Lehrer József Vordasi. Die Aussprache seines Namens wird genau wie er selbst nicht gut behandelt. Es ist August 1937. Vordasi macht Urlaub an der französischen Riviera und gerät plötzlich und unerwartet in Schwierigkeiten. Epitaph for a Spy wurde 1938 im Daily Express als Fortsetzungsgeschichte veröffentlicht und machte den Autor Eric Ambler endgültig bekannt. Der Roman ließ erkennen, wie genau Ambler wusste, welche tödlichen Kräfte sich noch über Jahre entfalten sollten. Nachruf auf einen Spion. Dieses packende und glänzend inszenierte Whodunit-Highlight präsentieren wir in dieser und den nächsten zwei Kein-Mucks-Ausgaben. In der Hauptrolle Christoph Eichhorn als ungarischer Lehrer József Vordasi, Lambert Hamel und Walter Renneisen als Polizeikommissare, Elettra De Salvo und Hans-Peter Hallwachs als das britische Ehepaar Clendon Hartley, Evelyn Mazura und Siegfried Kernen als das giggelnde Schweizer Ehepaar Vogel, Verena von Beer und Matthias Hase als die Skeltons und Gottfried John als Herr Heinberger, Horst Bollmann als Fabrikant Duclos, Pedro Gavaida als der handfeste André Roux und Christiane Lasenger als dessen Begleiterin Odette Martin. Und Jörg Löw als Albert Köche, der Besitzer des Hotels de la Réserve an der französischen Riviera, in dem die Geschichte spielt. Ist einer von ihnen ein Betrüger? Nachruf auf einen Spion von Eric Ambler. Hörspiel in drei Teilen von Walter Adler. Teil 1. Der Staatenlose. Am Dienstag, den 14. August 1937, kam ich aus Nizza kommend in Saint-Gatien an. Am Donnerstag, dem 16. August um 11.45 Uhr, wurde ich von einem Agent de Police und einem Inspekteur in Zivil festgenommen und zum Kommissariat gebracht. Wird das hier lange dauern? Der Raum, in den man mich brachte, war kahl. Ist nicht erlaubt. Nur ein Tisch und ein paar Holzbänke standen darin. Durchs offene Fenster konnte ich auf der anderen Seite der Bucht die bunten Sonnenschirme vom Hotelstrand sehen. Das Hotel steht auf dem höchsten Punkt der Landzunge.

Und dann gab es zu Beginn noch eine Figur, die ich Ihnen besonders ans Herz legen möchte. Sie ist nur kurz zu hören gewesen. Das war diese hier. Das Hotel steht auf dem höchsten Punkt der Landzunge. Und die Terrasse zieht sich an der Südseite des Gebäudes entlang. Von da geht es etwa 15 Meter steil abwärts. Ja, der Tourist Mathis hat nur einen Mini-Auftritt, aber das ist kein Grund, ihn nicht zu würdigen. Es ist ein gut versteckter Alf Marholm. Die Pinien unterhalb der Terrasse streifen mit ihren Ästen die Pfosten der Balustrade. Und zwischen dem Buschwerk leuchtet der rote Fels. Und ja, bei Gegenlicht, Sie fotografieren noch, Monsieur Valassi, ja? Da heben sich die Tamarisken mit ihren verwachsenen Ästen als Silhouetten von dem kräftigen Ultramarinblau der See ab. Alf Marholm spielte solche Figuren immer so herrlich onkelig. Eine Superstimme. Marholm war ein Hörspielveteran der Radiofrühzeit mit einer langen Karriere. Warum stellen Sie so viele Fragen, wenn Sie alles wissen? Über 500 Hörspielproduktionen mit Alf Marholm listen die Archivdateien auf. Er begann schon Ende der 40er Jahre im damaligen Nordwestdeutschen Rundfunk. Entschuldigen Sie bitte die Störung, Sir Graham, aber ich wollte Ihnen das Notizbuch zurückbringen, das Sie mir gestern Abend gegeben haben. Ja, ich habe es durchgearbeitet, aber leider ist es nicht sehr befriedigend für Sie. Das hier ist Alf Marholm 1951. So auf den ersten Blick dachte ich, das Ganze wäre chiffriert, wissen Sie, dieses bekannte Zahlenschema, um ein bestimmtes Wort oder mehrere zu verdecken. Sie wissen, was ich meine, Tempel. Ja, ja. Es ist aber tatsächlich nichts derartiges. Ach. Ein über 70 Jahre alter Paul-Tempel-Radiokrimi des damals noch Nordwestdeutschen Rundfunks. Alf Marholm blieb in WDR-Krimis präsent. Hier ist er 1964 als Prototyp des aalglatten Verdächtigen. Meinetwegen, Herr Inspektor. Aber ich habe den Leuten vom Ministerium doch bereits alles erzählt. Ich kann dem wirklich nichts mehr hinzufügen. Ja, das ist er hier in dem uns gut bekannten Inspektor Hornley-Krimi um den Mann mit dem Tirolerhut. Auch in den ersten Straßenfeger-Krimiserien des bundesdeutschen Schwarz-Weiß-Fernsehens war er zu sehen. 1960 spielte er in gleich zwei Edgar-Wallace-Kinofilmen mit. Später war er Dauergast bei Derrick, der Alte, oder als Verwaltungsdirektor Mühlmann in der Schwarzwaldklinik. Und Sie haben die Stimme von Alf Marholm heute schon einmal gehört, vor dem Hörspiel. Und zwar jedes Mal, wenn Sie kein Mucks einschalten. Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich. Genau, Alf Marholm erklingt immer im Vorspann. So auch beim nächsten Mal. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast. Jeden Donnerstag zur Stelle, wo Sie Podcasts empfangen möchten. Immer eine Woche vor allen anderen in der ARD-Audiothek. Schluss jetzt. Wir sind am Ende. Und sollten Sie jetzt Lust auf eine andere Klassikerserie des WDR bekommen haben, so empfehle ich Ihnen den Science-Fiction-Fünfteiler Fahrenheit 451 nach Ray Bradbury von 1970. Der steht hier nebenan in der Audiothek. Und neben Helmut Lange, Marianne Moser und Hans-Jörg Felmy erleben Sie auch dort Alf Marholm als Erzähler. Nicht verpassen. Fahrenheit 451. Hochaktuell. Meine Damen und Herren, darf ich Sie dann einladen zum Hörspiel heute in einer Woche und Ihnen gleichzeitig danken für Ihre Teilnahme am heutigen Tage. Ich darf mich verabschieden. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.